eine Gummizelle. Ich lebe in einer Gummizelle. Die Stadt ist eine Gummizelle. Gummizelle, Gummizelle. Das ist die neue Welle. Alte Welle, neue Welle. Alte Welle, neue Welle. Gummizelle, Gummizelle. Ich lebe in einer Gummizelle. Dies Land ist eine Gummizelle. Die Welt ist eine Gummizelle. Kurzwelle, Wellenform, Mikrowelle. Das Meer ist eine Gummizelle. Mikrowelle, Mikrowelle. Gummizelle, Gummizelle. Der Himmel ist die Gummizelle. Gummizelle, Gummizelle. Gott lebt in einer Gummizelle. Ihr lebt in einer Gummizelle. Das ist die neue Welle. Gummizelle, Gummizelle. Folterkammer, Folterkammer. Schlag mich mit dem Vorschlaghammer. Vorschlaghammer, Vorschlaghammer. Ich lebe in einer Folterkammer. Die Welt ist eine Folterkammer. Folterkammer, Vorschlaghammer. Folterkammer, Folterkammer. Oh, oh. Die Welt ist eine Psychiatrie. Ich brauche meine Medizin. Wo ist meine Medizin? Psychiatrie, Psychiatrie. Überall ist Psychiatrie. Psychiatrie, Psychiatrie. Medizin, Medizin. Bromazin, Mescalin. Ich brauche noch mehr Medizin. Mescalin, Bromazin sind die beste Medizin. Medizin, Medizin. Mescalin, Mescalin.